Deutschlandfunk. Kultur heute. Laut Flugschreiber gab es keine Explosion an Bord, keinen Brand, keine Motorschäden. Dass 2010 ein Flugzeug mit hochrangigen polnischen Persönlichkeiten, unter ihnen auch der Staatspräsident Lech Kaczynski, bei Smolensk abstürzte, lag an der schlechten Sicht durch Nebel, an falschen Angaben, die der Navigator den Piloten übermittelte, dem dadurch zu spät abgebrochenen Anflugmanöver und der Kollision mit einem Baum. In rechtsnationalen Kreisen Polens kursierten bald nach dem Absturz wilde Theorien über die eigentlichen Ursachen. Ein Anschlag, geplant von der Regierung Tusk und Moskau. Laserstrahlen, elektromagnetische Störfeuer sollen das Flugzeug von seiner Bahn abgelenkt haben. Ja, und seit die Partei Recht und Gerechtigkeit wieder an der Macht ist, wird das Kapitel Smolensk neu aufgerollt. Unter anderem will ein neuer Film die wahre Geschichte erzählen. Florian Kellermann berichtet. Das passiert nicht oft bei einer Filmpremiere. Eigentlich akkreditierte Journalisten würden in letzter Minute aus dem Saal gebeten. Die Macher wollten auf keinen Fall Verrisse lesen, bevor der Film heute in die Kinos kam. Denn Smolensk, so der Titel, ist ein hochpolitischer Film. Er stützt die These, dass sich vor 6 Jahren im russischen Smolensk nicht einfach eine Flugkatastrophe ereignete. Er habe den Feststellungen der damaligen polnischen Regierungskommission nie getraut, so Regisseur Antoni Krause. Es ging mir vor allem darum, mich der allgegenwärtigen Manipulation entgegenzustellen. Sie war von Anfang an offensichtlich. Ich hatte gleich das Gefühl, dass die Politiker der damaligen Regierungspartei instruiert wurden, den polnischen Piloten die Schuld an der Katastrophe zu geben. Krause ist dagegen der Ansicht, dass es sich damals um ein Attentat handelte, einen Anschlag Russlands auf den damaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski, der an Bord der Maschine war. Das Staatsoberhaupt galt als besonders kritisch gegenüber Moskau. Der Film stützt die These von einem Attentat. Vor allem in dieser Szene, die schon im letzten Trailer zu sehen war, eine Explosion an Bord der Maschine. Sollte es sie tatsächlich so gegeben haben, müsste zuvor jemand Sprengladungen im Flugzeug angebracht haben. Diese Attentatsthese verteidigen seit Jahren die rechtskonservative Partei PiS, die seit vergangenem Herbst in Warschau an der Macht ist, und ihr Vorsitzender Jarosław Kaczynski. Deshalb war auch fast das ganze Regierungskabinett bei der Filmpremiere anwesend. Kaczynski sagte im Anschluss: Ich bin von dieser Tragödie ganz direkt, ganz persönlich betroffen. Deshalb macht mich der Film einfach froh. Er sagt die Wahrheit. Es ist ein Spielfilm, aber er sagt die Wahrheit. Und das ist für mich unheimlich wichtig. Der an Bord verstorbene Ex-Präsident war der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Seit dessen Partei PiS Polen regiert, steht das Thema Smolensk deshalb ganz oben auf der politischen Tagesordnung. Eine neue Untersuchungskommission soll noch einmal nach Anhaltspunkten für die Attentatsthese suchen. Und bei vielen staatlichen Gedenkveranstaltungen wird jetzt ein sogenannter Smolensk-Appell verlesen zu Ehren der Opfer. Sie und besonders Lech Kaczynski werden dabei wie in einem Krieg gefallene Soldaten behandelt. Diese Politik richtet sich nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Donald Tusk, der vor 6 Jahren Ministerpräsident war. Der heutige EU-Ratspräsident muss sich immer noch rechtfertigen. Der gesunde Menschenverstand wird uns helfen, diese Zeit der Lügen durchzustehen. Ich weiß nicht, ob die Polen der PiS einmal verzeihen werden. Sie hat die Smolensk-Katastrophe zum Vorwand genommen, einen ideologischen Bürgerkrieg in Polen anzuzetteln, der seit 6 Jahren dauert. Der Film wirft Donald Tusk nicht nur vor, dass seine Regierung den Flug schlecht organisiert und so ein Attentat ermöglicht habe. Vielmehr suggeriert er durch seine Bildsprache, dass Tusk und der damalige russische Ministerpräsident Wladimir Putin gemeinsame Sache machten. An Schlüsselstellen des Films sind Archivaufnahmen mit den beiden zu sehen. Politiker der PiS erklärten, jeder Pole solle den Film ansehen. Meldungen, die Regierung wolle ihn zum Pflichtprogramm in den Schulen machen, dementierte Bildungsministerin Anna Zalewska. Bei diesem Film ist es wie bei allen. Es ist die autonome Entscheidung der Schuldirektoren, der Lehrer und der Eltern, ob die Schüler ihn ansehen sollen. Eine Anweisung habe ich nicht gegeben. Ich habe nur gesagt, der Film ist wirklich sehenswert. Zumindest Lehrer, die der PiS nahestehen, dürften das als Aufforderung betrachten, den Film im Schulunterricht zu behandeln. Polens Regierung macht sich die Welt wieder, wie sie ihr gefällt. Florian Kellermann berichtete.